Ein Produkt der Vergangenheit blieb allerdings bestehen. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs war die Stadt verseucht von gewalttätigen Banden, die ihre eigenen Gesetze machten. In manche Ecken trauten sich weder Normalbürger noch Polizisten. In der Gegend entlang des East Rivers von der 96th Street aufwärts, des sogenannten Carbon Districts, hing an einem schwarzen Laternenpfahl ein Schild mit der Aufschrift »Achtung, kein Zutritt für Cops«. In diesem Block werden Polizisten nicht geduldet. Anweisung der Carbon Gang. Polizisten, die trotz des Schildes das Viertel betraten, wurden überfallen und verprügelt. Offenbar hatten die Gangster keinerlei Angst mehr vor Uniformierten. »Mit Mord kommt man in New York billiger davon«, schrieb die World, »als in den hintersten Winkeln Arizonas.« Und dann war da noch die Black Hand. Immer noch mordete, verstümmelte, bombardierte und erpresste der Bund in New York, ja ganz Amerika, seine Opfer. Nach dem Anschlag auf Petrosino folgten Attentate auf weitere Polizisten. Detective Gabriele Longobardi, der Petrosino von Chicago, entging nur wenige Monate später knapp dem Tod. Und auch auf John D'Antonio, den obersten italienischen Detective in New Orleans, wurde ein Anschlag verübt. In Kansas City hörte ein Cop namens Joseph Raimo in einem Saloon zufällig mit an, wie jemand vor einer Gruppe Italiener den Namen des Mörders von Paulina Pisano erwähnte, einer Lebensmittelhändlerin, die im Dezember 1910 von der Black Hand mit einer Schrotflinte erschossen worden war. Als der Name fiel, blickte einer der Männer auf und sah, dass Raimo zuhörte. Dem Polizist rutschte das Herz in die Hose. »Ich weiß, wer Paulina Pisano ermordet hat«, verriet er einem Freund. »Und die wissen, dass ich's weiß. Eines Tages kriegen die mich.« Ein paar Wochen später, Raimo ging gerade von einem Kartenspiel in einer Bar nach Hause, trat ein Mann mit einer Schrotflinte ihm in den Weg. Zwei Schüsse krachten, Raimo brach tot zusammen. Bei der Beerdigung warf seine Frau, die Mutter vier gemeinsamer Kinder, sich auf den Sarg und weinte, »Mio compagno, mio carissimo compagno.« Später wurde sie in eine Nervenklinik eingeliefert. Die Trauer hatte sie völlig aus der Bahn geworfen.